Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Hochsommer in Paris, 21. August 1911. Die Reichen sind zur Saison in Deauville, die Armen spazieren im Bois de Boulogne. Nur die Fremden durchziehen in Karawanen die Stadt, ersehnen ihre großen Träume und erleben ihre kleinen Abenteuer. Am Straßenrand schlummert der Alltag. Nur selten regt sich unter dem Sonnenhimmel eine heiße Spur und kriecht aus dem grauen Häuserdschungel in das graue Gebäude der Kriminalpolizei oder der Sûreté. Bonjour, Monsieur Duval, ça va? Bonjour, Monsieur Duval. Bonjour, Monsieur Duval. Tacrelot. Was Neues? Ach, das Übliche. Taschendiebe, Betrüger, Einbrecher, Hochstapler. 197 Hitzschläge. Was haben wir hier? 308 Verlustanzeigen. Ein Mann in der Seine ertrunken. Ja, apropos, waren Sie angeln? Ja, dieses Hobby gehört zum Beruf. Die Sache mit der Mädchenentführung. Na, die ist aufgeklärt. Das Mädchen hat sich selbst entführt, mit Hilfe ihres Bräutigams. Wir sind schon auf Hochzeitsreise. Ça c'est Paris. Wiedersehen, Crelot. Kurzbesuche im Amt erhalten die Gesundheit. Ich habe noch Urlaub. Ach, Monsieur Duval, Sie sind ein glücklicher Mensch. Das will ich bleiben. Au revoir. Hallo. Was? Warten Sie, Inspektor. Ja, weiter. Was gibt's? Ist die Regierung gestürzt? Nein, viel schlimmer. Ja, ich notiere. Eine Frau ist verschwunden. Also am Vormittag, sagen Sie. Sie wird auch schon auf der Hochzeitsreise sein. Nein, das kann die sich bestimmt nicht mehr leisten. Ja, ich habe verstanden. Verschwunden, spurlos. Ende. Wer ist verschwunden? Die Mona Lisa. Dreißig Minuten später steht Inspektor Duval im Salon Carré des Louvre-Museums. Neben ihm Monsieur Brasseur von der Direktion. Beide starren auf einen hellen Fleck an der Wand. Das Einzige, was die berühmteste Frau von Paris hinterlassen hat, sind Umrisse. Wann ist der Verlust entdeckt worden? Nach der Mittagspause. Heute ist Montag. Montags ist der Louvre für das Publikum geschlossen. Und wer hat trotzdem Zutritt? Unsere Angestellten. Außerdem einige Besucher mit Sonderausweis. Kulturpolitiker, auswärtige Museumsdirektoren, Kunsthistoriker und natürlich die Handwerker. Wird denn gerade was repariert? Hier wird immer etwas repariert. Und alle diese Sonderbesucher laufen frei rum? Selbstverständlich nicht. Aber von unseren 120 Kontrolleuren, da sind montags höchstens 12 im Dienst. Und denen ist niemand aufgefallen? Nein. Und es gibt nur eine Erklärung, Diebstahl? Ich fürchte, ja. Wir werden sehen. Was sagen Sie der Presse? Am besten nichts. Nichts ist zu wenig. Sagen Sie die Wahrheit. Die Wahrheit ist zu viel. Wir werden mitteilen, dass Bild sei bei einem Fotografen für einen neuen Katalog. In 3 Tagen ist dieser Schwindel geplatzt. In 3 Tagen? Da muss die Mona Lisa wieder an ihrem Platz sein. Stiften Sie eine Kerze in Notre Dame. Nun läuft die Großfahndung. Auf allen Bahnhöfen, an allen Ausfallstraßen, in allen Häfen ziehen Wachen auf. Zwischen Paris und den Kriminaldirektionen der Weltstädte spielt der heiße Draht. Unter strengster Geheimhaltung verbreitet der Telegraph die verschlüsselte Sensation. Die Mona Lisa verschwunden. Die Mona Lisa verschwunden. Die Mona Lisa verschwunden. Die Mona Lisa verschwunden. Inspektor Duval führt die ersten Verhöre und kommt keinen Schritt weiter. Da betritt gegen Abend sein Assistent Grillot das Büro und ist im Gegensatz zu seinem Chef bester Laune. Raten Sie mal, was ich hier habe. Ich bin nicht zum Raten aufgelegt. Ich lege Ihnen die Lösung in den Schoß. Lieber auf den Schreibtisch. Wickeln Sie das Paket aus. Mit dem größten Vergnügen, Monsieur Duval. Hocus pocus, abracadabra et voilà. Et voilà. Ein alter Holzkasten mit Glasdeckel. Leer. Was wollen Sie mit diesem antiquarischen Blumenfenster? Dieses antiquarische Blumenfenster ist der Schutzrahmen der Mona Lisa. Vielmehr war es. Millionen Besucher haben ihn gesehen. Sie gehen wohl lieber angeln, Monsieur Duval. Was? Ehrlich gesagt, ja. Das hier, das ist ein großer Fisch. Und wo haben Sie ihn an Land gezogen? Er wurde auf einer Personaltreppe im Louvre gefunden. Hoffentlich hat ihn noch nicht die ganze Direktion in Händen gehabt. Sofort damit in die Abteilung Bertillon. Alphonse Bertillon, genialer Erfinder der Anthropometrie und Held der Nation. Der misst doch nur Stirnen, Nasen und Ohrläppchen. Er soll sich trotzdem um den Rahmen kümmern. Na gut. Vielleicht findet er Fingerabdrücke, die er schon mal auf irgendeiner seiner Messkarten registriert hat. Ich brauche den Befund so schnell wie möglich. Ja, ich werde es ausrichten. Ja, draußen wartet noch ein Zeuge. Herein mit ihm. Kommen Sie, Monsieur Duval, der Schlosser Mauvais. Bitte. Was haben Sie auszusagen? Ich habe am Montag im Louvre einen Verdächtigen gesehen. Wo genau? Auf der Personaltreppe, die vom ersten Stock hinunter zum Hof der Sphinx führt. Also, wie war das? Der Mann stand unten und fummelte an der verschlossenen Tür herum. Und das kam Ihnen verdächtig vor? Ja, zuerst nicht. Hinterher ist man immer schlauer. Oder auch nicht. Wie sah der Mann aus? Klein, schwarzhaarig, gelbliche Gesichtsfarbe. Als ob er aus den Kolonien käme. Was hat er an? Dunkle Hose und eine blaue Arbeitsbluse, wie alle. Eine weite Bluse? Unsere Blusen sind alle weit. Wir müssen ja arbeiten können. Arbeiten Sie im Louvre? Ja, immer mal wieder. Also, was wollte der Mann mit der gelblichen Gesichtsfarbe? Also, er sagte, ich sollte ihm die Tür aufsperren. Na, da habe ich aufgesperrt. Ohne zu fragen? Ich musste ja auch in den Hof, zum Werkstattwagen. Schön, Sie sind also beide in den Hof hinausgegangen. Was dann? Dann habe ich auf den Kollegen nicht weiter geachtet. Auf den Kollegen? Na, ich habe ihn für einen gehalten. Und es ist Ihnen nichts aufgefallen? Doch. Was, Menschenskind? Ja, es hat so ausgesehen, als hätte er was unter seiner Bluse versteckt. Aha. Und warum haben Sie ihn nicht zur Rede gestellt? Weil, Herr Inspektor, wenn ich jeden anhalten wollte, der was unter der Bluse versteckt, dann... Sie meinen, da wird also viel rausgeschleppt? Ja, manchmal. Aber viel nicht. Nur so Kleinigkeiten, bisschen Werkzeug vielleicht. Ging mich ja auch gar nichts an. So, und dass auf diesem Wege höchstwahrscheinlich die Mona Lisa aus dem Louvre entführt wurde, das geht Sie wohl auch nichts an. Doch. Deshalb bin ich ja hier. Wie heißt der Mann? Ich weiß es nicht. Sie lügen! Sie haben mit ihm zusammengearbeitet. Sie sind sein Komplize. Nein, wieso denn? Es war genauso, wie ich sage. Ich hatte doch gar keine Ahnung. Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht. Was interessiert mich? Die Mona Lisa. Na schön, Mauvais, wie Sie wollen. Sie verlassen die Stadt nicht und halten sich zu meiner Verfügung. Kurz darauf betritt Duval einen Versammlungssaal im Louvre. Die Direktion hat die längst fällige Pressekonferenz einberufen. Verzweifelt versucht der arme Brasseur, die Meute im Zaum zu halten. Meine Damen und Herren, Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für einige sachliche Informationen. Bitte. Die Frau namens Mona Lisa, Mona ist eine Abkürzung für Madonna, wurde 1479 in Florenz geboren und heiratete 1495 den Marchese Francesco del Giocondo, einen adligen Kaufherrn aus ihrer Heimatstadt. Sie wurde daher La Gioconda genannt. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie heute. 1503 begann Leonardo da Vinci das Bildnis der Mona Lisa zu malen. Weil es nie richtig fertig wurde, nahm er es mit nach Mailand und schließlich nach Frankreich in seine letzte Zuflucht, Schloss Clou bei Amboise an der Loire. Und wohin ist die Reise diesmal gegangen? Schon immer hat das Bild Rätsel aufgegeben. Stellt es wirklich jene Gioconda die Mona Lisa dar? Der zeitgenössische Maler und Chronist Giorgio Vasari behauptet es, aber bewiesen ist es nicht. Warum hat Leonardo so lange daran gearbeitet? Was ist an den Gerüchten, die von einer intimen Beziehung des damals 50-jährigen Leonardo zu der halb so alten Florentinerin wissen wollen? Außerdem sagte man dem Meister ja ganz anders geartete Leidenschaften nach. Schluss mit diesem Renaissance-Klatsch für Kleinkinder. Ja, aber Madame, lösen Sie sich von Ihrem intellektuellen Hochmut. Ohne die Kleinbürger wäre die Kultur längst pleite. Kommen Sie endlich zur Sache, Mann. Von Leonardos Lieblingsschüler und Testamentsvollstrecker Francesco Melzi erwarb des Meisters Gönner König Franz I. von Frankreich die Mona Lisa für 12.000 Francs. Damit sind die Besitzverhältnisse geklärt. Die Mona Lisa verließ Frankreich nicht mehr. Wo ist sie jetzt? Mit 1517 sieht Antonio de Beatis, erster Sekretär des Kardinals von Aragon, das Porträt in Schloss Clou. 1550 berichtet Vasari, es hänge nun im Schloss Fontainebleau. 1625 bewundert es dort der Italiener Cassiano del Pozzo. Um 1800 gewinnt die Mona Lisa die Zuneigung Napoleons. Er transferiert sie in sein Schlafzimmer in den Tuilerien. Und in wessen Schlafzimmer hängt sie jetzt? Na dann beruhigen Sie sich, Madame. Kaiserin Josephine hat gleich nach ihrer Krönung 1804 dafür gesorgt, dass die Mona Lisa die kaiserlichen Privatgemächer wieder verließ. Sie kam ins Musée Napoleon, wie die Sammlung des Louvre damals genannt wurde. Aber hören Sie mal, wen interessiert, wo die Mona Lisa war? Sagen Sie uns, wo sie jetzt ist. Ja, da sind sie. Sie befindet sich, wie bereits mitgeteilt, bei einem Fotografen. Ja, ja, einem Spezialisten für Katalogfotografen. Aber ich bitte Sie, aber meine Damen und Herren, ja, angeblicher Fotograf existiert nicht. Wo ist die Mona Lisa? Meine Damen und Herren, wo befindet sich? Ja, bitte hören Sie mir doch zu. Nein, ist die Mona Lisa? Wo ist die Mona Lisa? Jeden Tag brüllt man mir das in die Ohren. Und was sagt mir der Innenminister? Beauclerc, sagt er. Sind Sie noch Polizeipräfekt von Paris oder sind Sie es nicht mehr? Wissen Sie, was das bedeutet, Monsieur Duval? Meine Karriere steht auf dem Spiel. Meine nicht minder, Herr Präsident. Aber Ihre ist doch gar nicht so wichtig. Es ist für uns alle eine peinliche Situation. Peinliche Situation? Ich sage Ihnen, es ist ein Verhängnis. Ich ahne Entsetzliches. Und niemand außer mir sieht die Zeichen der Zeit. Wenn die Mona Lisa geraubt werden kann, dann wird an den Grundlagen dieser Welt gerüttelt. Wer weiß, was da noch alles kommt. Erkältet bin ich auch noch. Und das im August. Die ganze Ordnung gerät durcheinander. Wir tun, was wir können. Ja. Und wir haben auch schon ein erstes Ergebnis. So? Bertillon hat auf dem zurückgelassenen Rahmen Fingerabdrücke entdeckt. Er vergleicht sie jetzt mit den Messblättern seiner Kartei. Fingerabdrücke? Unter Millionen von Fettfingern einen einzigen Daumen herauszufinden. Das ist eine Spielerei für pensionierte Polizisten. Als Wissenschaft anerkannt. Aber nicht von Bertillon. Der ist gegen diesen neumodischen Quatsch. Der hält sich an seine Schädelmaße. Und benutzt nebenbei auch die Daktyloskopie. Ja, aber ungern. Also gut, lassen wir ihn suchen. Vielleicht findet er was. Ich halte mich inzwischen an die älteste und bewährteste Ermittlungshilfe der Polizei, an die Hinweise aus der Bevölkerung. Hier, bitte. Ein Arztbericht aus dem Irrenhaus Passy. Dort lebt ein Geisteskranker, der seit Jahren behauptet, die Mona Lisa sei seine Geliebte. Der Fall ist schon überprüft. Der Mann liegt in einer geschlossenen Abteilung und hat keinerlei Kontakt mit der Außenwelt. Verrückte sind zu allem fähig. Ebenso wie Künstler. Hier eine andere Meldung. Auf dem Montmartre treibt sich ein junger spanischer Maler herum. Verdächtige Kleidung, fanatische Augen, anarchistisches Gehabe. Name, warten Sie, Pablo Picasso. Kennen Sie den? Nie von ihm gehört. Wenn es auf das Gehabe ankommt, können wir den ganzen Montmartre abriegeln und den Montparnasse noch dazu. Ich weiß. Hier ist übrigens noch ein Hinweis. Ein sehr ernstzunehmender. Deutet in die politische Richtung, in die außenpolitische Monsieur Duval. Einige französische Informanten behaupten, die Mona Lisa sei von einer auswärtigen Macht entführt worden, um die französische Nation zu demütigen. Und wer steht hinter dieser auswärtigen Macht? Wilhelm II. Das würde allerdings dem Fall eine ganz außerordentliche Dimension verleihen. Nicht wahr? Erst Elsaß-Lothringen, jetzt die Mona Lisa. Für einen Fachmann ist alles vorstellbar. Die Berliner Presse hat die Meldung natürlich sofort dementiert. Das sei nichts weiter als ein plumper Versuch, das deutsch-französische Verhältnis zu ruinieren. Aber Sie sehen, dass diese Diebstahlsgeschichte zur internationalen Affäre werden kann, wenn sie nicht schnellstens aufgeklärt wird. Wenn nicht, fordern meine Gegner meinen Kopf. Und die Karikaturisten werden meinen erbarmungswürdigen Leichnam zeichnen, mit dem leeren Bilderrahmen als Sargdeckel und darüber schreiben, hier ruht in Unfrieden der Polizeipräfekt von Paris. Nein, nein, ich darf gar nicht daran denken, es ist zu grauenhaft. Monsieur Duval, ich habe Familie und eine Herzneurose. Ich beschwöre Sie, ich flehe Sie an, finden Sie diese gottverdammte Mona Lisa. Wie ein Jagdhund folgt Inspektor Duval jeder Spur. Leider gibt es zu wenig davon. Alphonse Bertillon ist in seiner Kartei nicht fündig geworden. Er kann keinen Fingerabdruck entdecken, der jenen auf dem Bilderrahmen entspricht. Offenbar handelt es sich bei dem Dieb um einen Ersttäter, der noch nie erkennungsdienstlich behandelt wurde. Duval hat alle in Frage kommenden Leute bis zum gegenseitigen Überdruss verhört, ohne den geringsten Erfolg. Nur in einem Fall hegt er noch eine gewisse Hoffnung. Der Schlosser Mauvais weiß mehr, als er sagt. Zumindest einen wichtigen Punkt hat er uns verschwiegen. Welchen? Dass er 4 Tage vor dem ominösen 21. August zu einer anderen Arbeitsstelle gerufen wurde. Die Reparatur war nichts Besonderes. Umso mehr das Gebäude, in dem sie ausgeführt wurde. Sie lieben es, Ihre Untergebenen auf dem Drahtseil der Ungewissheit zappeln zu lassen. Welches Gebäude? Die Deutsche Botschaft. Ein interessanter Zufall. Haben Sie Mauvais zur Rede gestellt? Natürlich. Er gab zu, er hätte ein neues Schloss angebracht. Und anschließend hat ihm einer der deutschen Attachés den Mund verschlossen. Ich kann es nicht beweisen. Das sind honorige Leute. Ja, alle, die fremde Kunstschätze außer Landes bringen, sind honorige Leute. Das kennt man aus der Geschichte. Was halten Sie von diesem Schlosser Mauvais? Ich traue ihm nicht. Sicher ist er nur ein winziges Rädchen in dieser internationalen Verschwörung. Aber die kleinen Handlanger bereiten den großen Ganoven den Weg. Ich komme mehr und mehr zu der Überzeugung, der Raub der Mona Lisa ist eine Prestigeangelegenheit. Und dahinter steht eine allmächtige Organisation. Dann hängt die Dame jetzt vielleicht im Schlafzimmer des deutschen Kaisers. Ich habe natürlich auch andere Möglichkeiten erwogen. Die deutsche Kaiserin hat sie verbannt und ins Kaiser-Friedrich-Museum gesteckt. Die andere Möglichkeit ist die, ein schwerreicher Kunstsammler hat den Auftrag erteilt, die Mona Lisa für ihn zu stehlen. Aber dann müsste er sie in einem Geheimtresor hüten und dürfte sie nie jemand zeigen. Auch Molières Geiziger hat seine Schatzkiste im Garten vergraben. Und sie wird ihm trotzdem weggenommen. Ich glaube nicht so recht an die Sammlertheorie. Wenn ich nur wüsste, wie die kostbare Dame gereist ist. Wenn sie auf Leinwand gemalt wäre, die rollt ein Dieb zusammen. Aber eine 97 cm hohe und 53 cm breite Holztafel, die kann man doch nicht einfach in die Hosentasche stecken. Aber ins Diplomatengepäck. Oder in einen Spezialkoffer, den ein geschickter Schlosser mit Spezialschlössern versehen hat. Womit wir wieder bei unserem Freund Mauvais wären. Warum lassen Sie ihn nicht verhaften? Weil er mich zuerst zu seinem Mitverschwörer führen muss. Zu dem kleinen, schwarzhaarigen Mann mit der gelblichen Gesichtsfarbe, die er aussah, als ob er aus den Kolonien käme. Der Jäger Duval wird selber gejagt von der unbarmherzigen Presse. Wo ist die Mona Lisa? So hämmern die Schlagzeilen jeden Tag. Versagt unsere Polizei? So fragen die Kommentatoren. Reformiert diesen Nachtwächterstaat? So fordert die Opposition. Der einst so joviale Polizeipräfekt Beauclair ist zur Jammergestalt zusammengesunken. Wir sind das Gespött der Welt. Wenn ich am Arc de Triomphe vorbeifahre, bricht mir das Herz. Warum muss ausgerechnet ich diese Schande erleben? Seit 400 Jahren ist die Mona Lisa in Frankreich. Dutzende und Aberdutzende von Polizeipräfekten hat es während dieser Zeit gegeben. Und gerade in meiner Amtsperiode muss sie gestohlen werden. Das Schicksal ist ungerecht, Monsieur le Préfet. Nur ungerecht, Monsieur Duval? Nein, es ist grausam. Hier, dieser Brief. Anonym natürlich, hören Sie. Wenn du nicht schlafen kannst, Beauclair, lupfe deine Matratze. Vielleicht liegt die Mona Lisa darunter. Wie finden Sie das? Eine Unverschämtheit. Eine Infamie? Und dieser Brief ist noch schlimmer. Hier, du bibbernder Fettsack, das soll ich sein. Oft genug hast du den Damen vom Palais Royal und im Bastilleviertel das Geschäft verdorben. Jetzt wird dir eine vom Louvre Quai den Hals brechen, die durch noch mehr Hände gegangen ist als wir. Welch eine Geschmacklosigkeit, Monsieur le Préfet. Fettsack. Wie indezent. Und bibbernd. Nun gut, das kann man in den Papierkorb werfen. Aber hier, diesen Brief nicht, hören Sie. Dein Grinsen, ich bitte Sie, was für ein vulgärer Ausdruck. Dein Grinsen, Beauclair, ist nicht weniger geheimnisvoll als das Lächeln der Mona Lisa. Wie viel hat dir der Dieb bezahlt, dass du ihn nicht finden kannst? Ein ungeheuerlicher Vorwurf. Ja, und das Gemeinste ist, die Zeitungen drucken ihn. In Anführungszeichen natürlich, aber sie drucken ihn. Was war das für ein schönes, ruhiges Land? Monsieur Duval, nur Sie können es retten und mich natürlich auch. Fahnden Sie, suchen Sie, konspirieren Sie, setzen Sie ein Vermögen an Belohnungen aus, aber schaffen Sie endlich die Mona Lisa herbei. Ich habe Familie und eine Herzneurose. Ach, hätte doch diese heimtückische Medusa nie gelebt. Oder hätte sie wenigstens dieser verdammte Leonardo nie gemalt? Zwei Jahre vergehen. Zwei Jahre verzweifelter Nachforschungen. Aber der Platz der Mona Lisa im Louvre bleibt leer. Der Polizeipräfekt ist in den Ruhestand geschickt worden, samt seiner Familie und seiner Herzneurose. Nur Inspektor Duval arbeitet verbittert und verbissen weiter. Er sieht sich als letzten Einzelkämpfer gegen ein internationales Komplott. Und er muss dieses Netz von Intrigen zerfetzen, sonst gibt es keine Ruhe mehr für ihn. Aber bisher ist der Erfolg gleich null. Der Schlosser Mauvais konnte nicht überführt werden. Er ist eisern dabei geblieben, alles sei Zufall gewesen, er habe von nichts gewusst. Der kleine, schwarzhaarige Mann mit der gelblichen Gesichtsfarbe ist nie wieder aufgetaucht. Die Verdächtigungen gegen das Deutsche Reich sind als absurd ad acta gelegt worden. Die Wilhelmstraße und der Quai d'Orsay sind auf ganz anderen Wegen dabei, einander an die Gurgel zu gehen. Die Mona Lisa hat damit nichts zu tun. Nur die Verarbeiter von Druckerschwärze und die Verkäufer von Kunstpostkarten machen weiterhin mit ihr ein gutes Geschäft. Das Original aber ist wie vom Erdboden verschwunden. Nun, den Mann auf der Straße interessieren in diesem letzten Friedensjahr 1913 andere Dinge. Zum Beispiel, dass König Georg I. von Griechenland ermordet wird. Oder, dass der französische Ministerpräsident Partout die dreijährige Militärdienstzeit wieder einführt. Oder, dass sich die englische Frauenrechtlerin Emily Davison beim Derby vor die Hufe des Pferdes seiner Majestät wirft und zu Tode getrampelt wird. Diese moderne Heldin bewegt die Gemüter weit stärker als die sanft lächelnde Mona Lisa, hänge sie, wo sie wolle. Auch der Florentiner Kunsthändler Alfredo Rossi denkt nicht gerade an dieses Porträt, als er am Morgen des 4. Dezember 1913 das Büro seiner Galleria d'Arte Antica e Moderna, Borgo Ogni Santi Nummer 12, betritt. Sein Mitarbeiter Raimondi legt ihm die Morgenpost vor und bei der Lektüre beginnt Alfredo Rossi plötzlich lauthals zu lachen. Was ist denn? Der ist doch ein Irrer. Der ist total übergeschnappt. Wieso? Raimondi, hören Sie. Ja. Da bietet mir ein Herr Vincenzo Leonardi aus Paris doch tatsächlich... Na, was glauben Sie, was der mir anbietet? Den Eiffelturm. Noch viel verrückter, die Mona Lisa. Nein. Ja. Oh Gott, aus welcher Klapsmühle kommt denn der Brief? Ja, nur offenbar aus keiner. Die Adresse Paris, Place de la République, Postlager. So, also läuft der Irre noch frei rum. Also ich glaube, den gibt es gar nicht. Das ist ein übler Scherz meiner Konkurrenz. Hier, nehmen Sie den Fisch und werfen Sie ihn in den Papier. Moment, darf ich mir den vorher noch mal anschauen? Ja, natürlich. Ja, sowas liest man doch nicht alle Tage. Sie haben recht, vielleicht sollte man ihn aufbewahren als Kuriosität. Tja, ich bin ein italienischer Patriot, ich habe meine Freiheit auf Spiele. Diese Eiser. Na, also, von Geschichte hat der Mann keine Ahnung. Wieso? Ich bin ein italienischer Patriot. Ich habe meine Freiheit aufs Spiel gesetzt, um wenigstens eines der Meisterwerke zurückzubringen, die der fluchwürdige Napoleon einst unsere Heimat geraubt hat. Unterschrift Leonardi Vincenzo. Ja, natürlich. Nach dem großen Leonardo muss er sich Leonardi nennen. Kein sehr einfallsreiches Pseudonym. Ein Patriot sei er. Raimondi, das wäre doch ein Motiv. Das verstehe ich nicht. Aus Patriotismus entstehen die unbegreiflichsten Dinge. Ja, aber dem Kunsthandel die Mona Lisa anzubieten, das ist doch ein Wahnsinn. Nicht für einen Fanatiker. Der meint immer nur, er allein handle wie ein normaler Mensch. Geben Sie mir mal den Brief. Ich werde der Sache auf jeden Fall nachgehen. Also nicht in den Papierkorb mit dem Brief? Nein, ich zeige ihn dem Direktor der Offiziengalerie. Was, dem Professor Palmer? Ja. Bitte, Signor Rossi, wollen Sie Ihren seriösen Ruf in Gefahr bringen? Der Professor wird Sie auslachen. Da bin ich nicht so sicher. Nein, darüber mit einem Lachen hinwegzugehen, wäre äußerst leichtfertig. Schließlich ist dieser Brief seit 2 Jahren das erste Lebenszeichen, das die erlauchte Dame von sich gibt. Wer weiß, Signor Rossi, vielleicht sind Sie dazu ausersehen, Kunstgeschichte zu machen. Mein lieber Professor, wie mühsam. Man kann sich seine Heldentaten nicht aussuchen. Schreiben Sie dem Vincenzo Leonardi einen höflichen Brief. Mhm. Nicht allzu begeistert, sonst wird er misstrauisch. Nicht allzu kühl, sonst versucht das woanders. Schreiben Sie ihm, Sie seien an seinem Angebot interessiert. Und wenn er wirklich die Mona Lisa original und unbeschädigt liefern könnte, würde man sich über den Preis schon einigen. Wieso Preis? Der Mann sagt von sich, er sei ein Patriot. Patrioten sind am teuersten. Na gut, der Brief geht heute noch ab. Aber sollen wir die Polizei informieren? Nein, am besten nicht. Im Bereich der schönen Künste benimmt sich die Polizei manchmal wie der Elefant im Porzellanladen. Die Antwort aus Paris kommt verblüffend schnell, aber sie enthält eine unannehmbare Bedingung. Die Übergabe des Bildes soll in Paris stattfinden. Darauf kann sich Rossi nicht einlassen. Unter den Augen der französischen Polizei, um die gestohlene Mona Lisa feiern. Interessiert sei, dann müsse er nach Florenz kommen. Volle Diskretion werde ihm zugesichert. Als Rossi den Brief abschickt, ist er fest davon überzeugt, die Angelegenheit sei damit erledigt. Kein Dieb würde in eine solche Falle gehen. Aber Signor Rossi hat sich getäuscht. Am 9. Dezember 1913 stürmt sein Mitarbeiter Raimondi in heller Aufregung ins Geschäft. Vittoria! Raimondi, schrölen Sie doch nicht hier so herum. Wir sind ja eine Kunstgalerie und kein Lotteriebüro. Ja. Ein Telegramm aus der Lombardei, Signore. Und Raimondi? Bin bereits in Mailand, reise weiter nach Florenz, Unterschrift Leonardi Vincenzo. Zeigen Sie mal her. Bitte sehr, das ist ein amtliches Formular, Stempel. Der Telegrafenbote hat es mir gerade vor unserer Tür übergeben. So. Das ist ja interessant. Was hat aber interessant? Sie jubeln nicht? Sie springen nicht an die Decke vor lauter Glückseligkeit? Signor Rossi, die Mona Lisa ist auf dem Weg zu Ihnen. Raimondi. Signor Rossi, Sie werden der erste Privatmann der Neuzeit, der Sie unter seinem Dach beherbergen darf. Das ist die Sternstunde Ihres Lebens. Mein lieber Raimondi, ich habe Ihnen schon immer gesagt, für mein Geschäft sind Sie mir zu fantasievoll. Dieses Telegramm hier, das besagt noch gar nichts. Aber ich werde mit Professor Palmer darüber sprechen. Sofort. Eine heikle Situation, Signor Rossi. Sie müssen damit rechnen, dass dieser Vincenzo Leonardi plötzlich in Ihrer Galerie steht, Ihnen einen Haufen Lügen über die Mona Lisa auftischt und Sie dann anbettelt oder gar bedroht. Vielleicht ist der Bursche ein Anarchist. Aber Sie selbst haben mir doch geraten, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Gewiss, Signor Rossi, gewiss. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass Sie allein die Verantwortung tragen. Naja, natürlich. Jeder hält sich daraus. Und der kleine Geschäftsmann, mehr bin ich ja nicht, ist am Ende der Dumme. Aber ich werde mich absichern. Jetzt informiere ich das Polizeipräsidium von Florenz und die Sûreté in Paris. Im jetzigen Stadium bin ich ganz Ihrer Meinung. Das freut mich zu hören, Herr Professor. Also, was können wir schon verlieren? Warten wir in Ruhe auf das Erscheinen des großen Unbekannten. Vielleicht gibt's ihn wirklich. Ein paar Stunden später nimmt Monsieur Grillot im Büro von Inspektor Duval ein wichtiges Telefongespräch aus dem Vorzimmer des Sûreté-Chefs entgegen. Als Duval kurz darauf eintrifft, überrascht ihn sein vorlauter Assistent mit einer albernen Frage. Haben Sie schon mal im Arno-Fluss geangelt? Arno? Das ist voller Quatsch. Sie werden bald Gelegenheit dazu haben, Inspektor. Nehmen Sie Ihr Angelzeug mit. Ich warne Sie, Grillo. Immer wenn Sie witzig sein wollen, werden Sie humorlos. Also reden Sie Klartext. Befehl von oben. Inspektor Duval reist mit dem nächsten Zug nach Florenz. Ich habe eben jetzt hier gerade einen Schlafwagenabteil für Sie bestellt. Begründung? Sie sollen ausgeruht ankommen. Begründung der Reise? Sie sollen in Florenz eine Dame abholen, eine sehr alte Dame. Ich melde mich krank. Nein, das werden Sie nicht tun, sobald ich Ihnen den Fall erklärt habe. Bitte, Monsieur Duval, setzen Sie sich auf einen sehr soliden Stuhl. Am nächsten Tag wartet in der Galleria d'Arte Antica e Moderna in Florenz ein sehr nervöses Empfangskomitee. Durch die großen Schaufenster blicken drei Herren angespannt auf die Straße. Der Galeriebesitzer Rossi, sein Mitarbeiter Raimondi und der eben eingetroffene Inspektor Duval. In der Nachbarschaft haben italienische Polizisten in Zivil Position bezogen. In seinem Büro in den Uffizien geht Professor Palma unruhig auf und ab. Vincenzo Leonardi hat sich erneut gemeldet. Es ist der 10. Dezember 1913. Warten auf ein Phantom. Ein scheußliches Gefühl. Um 12 Uhr wollte er hier sein. Jetzt ist es erst 5 vor 12. Haben die Nachforschungen in Paris irgendwas ergeben, Monsieur Duval? Nichts. Ein Vincenzo Leonardi ist nirgendwo registriert. Ja, der Name kann natürlich falsch sein. Genauso falsch wie das Bild, das der Mann uns vielleicht anbietet. 2 Jahre lang haben wir jeden Winkel abgesucht. 2 Jahre Fahndung, Kleinarbeit, Ärger, Misserfolg und immer wieder Spott und Hohn. Und ausgerechnet hier, Borgo Ogni Santi, im Allerheiligenviertel. Hier soll ich... Da ist er! Wo? Da hinter dem Lieferkarren. Jetzt schaut er sich um und jetzt kommt er über die Straße auf unseren Eingang zu. Klein, schwarzhaarig, gelbliche Gesichtsfarbe. Meine Herren, es ist Punkt 12 Uhr. Ich gehe ins Nebenzimmer. Tür bleibt offen. Empfangen Sie ihn so selbstverständlich wie möglich. Jawohl, ja. Ja, ja, ja. Holen Sie Bücher oder irgend sowas. Jawohl. Ruhe jetzt! Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Ich habe telegrafiert. Telefoniert auch. Ja, bitte? Ich heiße Leonardi. Leonardi, Vincenzo. Ach, Signor Leonardi. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wie war die Fahrt? Oh, wir hatten eine gute Reise. Wir? Ich und die Mona Lisa. Raimondi! Passen Sie doch mit den Büchern auf. Jawohl, Signor, ja. Entschuldigen Sie bitte. Nehmen Sie doch Platz, Signor Leonardi. Danke. Wo ist das Bild? Es ist hier in Florenz. Aber ich wollte erst mal sehen, wissen Sie, ich kannte sie ja nicht. Und wir haben ja auch noch gar nicht über den Preis gesprochen. Ja, natürlich. Die finanzielle Seite muss geklärt werden, auch unter Patrioten. Mhm. Der Staat ist bereit zu zahlen. Also, wie viel? 500.000 französische Francs. Bitte? 500.000? Aber wenn Ihnen der Preis zu hoch ist... Zu hoch? 500.000 französische Francs? Du meine Güte. Sie müssen bedenken, es handelt sich um ein bedeutendes Kunstwerk. Ja, wem erzählen Sie das? Um eine Rarität, sozusagen. Sozusagen. Also, wo haben Sie das Bild? Das sage ich nicht. Mein lieber Signor Leonardi, wenn wir ins Geschäft kommen wollen, muss ich das Bild sehen. Sie sollen es ja sehen. Und seien Sie beruhigt. Es ist echt. Wieso sind Sie da so sicher? Weil Ja, weil ich es eben weiß. Morgen kann die Übergabe stattfinden. Wo? Ich hole Sie morgen um 9 Uhr hier im Laden ab. Aber das Geld, das müssen Sie bereit haben. 500.000 französische Francs in bar. Gut, Signor Leonardi, also morgen um 9 Uhr. Ja, aber keine Tricks, keine Polizei. Denken Sie daran, wenn wir hochgehen, hängen Sie selber mit drin. Ich weiß. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Signor Leonardi. Auf Wiedersehen. Signor Rossi, Sie waren fahren. Sie haben da hinten Krach gemacht, Rainer. Ja, das spätromanische Lexikon ist mir auf den Fuß gefallen. Gott, das spätromanische Lexikon. Ja. Nun, Monsieur Duval, was sagen Sie zu meinem neuen Kunden? Dieser Leonardi. Ja? Ist nicht der große Fisch. Das ist nur ein Mittelsmann, ein kleiner Zwischenträger, der vielleicht den Diebstahl ausgeführt hat, als seine Auftragsarbeit. Aber eins ist sicher. Über ihn werde ich endlich an die wahren Täter herankommen. Wer könnte denn das sein? Das Ganze ist eine internationale Verschwörung. Ich werde mich nicht wundern, wenn da im Hintergrund Namen auftauchen. Namen, Signor Rossi, die Sie jetzt noch nicht einmal in Ihren Albträumen nennen würden. Oder glauben Sie etwa, der Raub der Mona Lisa aus dem Louvre war so etwas wie das Klauen eines Kohlkopfs in der Großmarkthalle? Das ist ja ein entsetzlicher Vergleich, Inspektor. Sage ich, meine Herren, wenn es mir gelingt, diesen Diebstahl des Jahrhunderts aufzuklären, dann... Dann werden Sie Justizminister. Nein. Dann gehe ich zufrieden in Pension. Florenz, Borgo Ognissanti, 11. Dezember 1913, morgens 8.45 Uhr. In Rossis Galerie sind versammelt. Der Besitzer, sein Mitarbeiter Raimondi, Professor Palma von den Uffizien, Inspektor Duval und ein Zivilbeamter der italienischen Polizei. Duval erläutert den Operationsplan. Sobald Leonardi eintrifft, ruft Raimondi das bestellte Taxi. Jawohl. Signor Rossi wird Professor Palma als Kunstexperten vorstellen und mich als Geschäftsfreund und Geldgeber. Ich verstehe. Die 500.000 Francs werden Leonardi gezeigt. Mhm. Dann soll er dem Taxichauffeur das Ziel nennen. Ja. Auf der Fahrt dorthin folgen uns unauffällig zwei Polizeiwagen. An Ort und Stelle angelangt, wird das Objekt vorsichtig umstellt. Ja, und wenn er nun was merkt und verschwindet? Er kommt nicht weit. Alle Polizisten haben seine Personenbeschreibung. Alle Ausfallstraßen und Bahnhöfe werden überwacht, alle ausländischen Konsulate beobachtet. Signor Raimondi? Jawohl. Sie bleiben mit meinem italienischen Kollegen hier. Ja, die Galerie ist während der gesamten Operation unsere Verbindungszentrale. Jawohl, Monsieur, aber... Noch was? Es ist 9.10 Uhr. Na und? Und um 9 wollte er hier sein. Er wird sich eben ein bisschen verspäten. Verspäten? Bei einem solchen Anlass? Er ist Italiener. Neapolitaner, dem Akzent nach. Na, dann kommt er nicht vor 10. Gestern war er auch pünktlich. Ach, das beweist noch gar nichts, Monsieur Duval. Wenn ihn bloß niemand gewarnt hat. Aber ausgeschlossen. Seine Hintermänner könnten uns observiert haben. Sie könnten dahinter gekommen sein, dass der kleine Leonardo die Mona Lisa auf eigene Faust verkaufen will. Jetzt haben Sie Angst, Ihre ganze Verschwörung kommt ans Licht. Signor Rossi, ja? Haben Sie seit gestern etwas Verdächtiges bemerkt? Telefonanrufe, Besuche, irgendetwas? Nein, das heißt, ein Handwerker hat angerufen. Das war wegen unserer Lichtleitung. Bravo! Wie meinen Sie? Jetzt ist er doch so gut wie pünktlich. Der Handwerker? Nein, nein, nein, Leonardi, schauen Sie aus dem Fenster, da kommt er. 9.13 Uhr, erstklassig für einen Neapolitaner. Leonardi lehnt das vorgesehene Taxi ab. Er hat schon selber eins mitgebracht, das in der Nähe wartet. Rossis Begleiter, Duval und Professor Palma, akzeptiert er anstandslos. Zu viert fahren sie zu einem kleinen Hotel, Albergo Tripoli Italia. Ohne Umschweife führt Leonardi die drei Herren in sein bescheidenes Zimmer. Schrank, Tisch, Stuhl, Waschkommode, Bett, und darunter eine einfache Holzkiste. Gepäck für reisende Arbeiter mit eigenem Werkzeug. Leonardi öffnet das rostige Vorhangschloss. Die drei Besucher halten den Atem an. So, jetzt packen Sie mal das Zeug auf. Vorsichtig, mein Herr. Noch keine Angst, eine Höllenmaschine ist nicht drin in der Kiste. Ein dreckiges Leinentuch. Ein Streicherkittel. Malerfarbe. Malerpinsel. Schmutzige Wäsche. Halt, was ist denn das? Meine Gitarre. Was ist da drin? La Musica. Nichts sonst. Geben Sie her auf das Plektron. Ja. Danke. Weiter. Oberhemden. Socken. Zeitungspapier. Ein Handtuch. Ein Handtuch. Wieder Zeitungspapier? Nichts mehr. Verdammte Kiste ist leer. Wo ist die Mona Lisa? Wo ist das Geld? Das Geld habe ich bei mir. Auf den Tisch damit. Ich glaube nur, was ich sehe. Bitte sehr. 10 Bündel, jedes zu 50.000. 2, 4, 6, 8, 10. Stimmt. Wo ist die Mona Lisa? Nochmal in die Kiste greifen. Links und rechts sind zwei Ösen. An beiden Ösen gleichzeitig ziehen. Nach oben ziehen. Fester, fester. Wie kann man sich nur so anstellen? Hoch, das ist doch doppelter Boden. Oh, oh. Na endlich. Das ist aber wieder nur Zeitungspapier. Na, das was drunter, helfen Sie mir, Professor. Alles prima verpackt. Erst Papier. Dann gutes Leinen. Vorsicht, Professor. Und jetzt nochmal weicher Samt. Und jetzt? Na? Holz. Was für Schriftzeichen sind da auf der Rückseite? Katalogschrift und Besitzstempel des Louvre. Drehen Sie die Tafel um. Santa Maria dei Miracoli. Unfassbar. Äußern Sie sich. Ist sie's? Ja. Sie ist es. Die Mona Lisa des Leonardo da Vinci. Sind Sie ganz sicher? Absolut. Das ist das Original. Keine Kopie, keine Fälschung. Die Untersuchungen in unserem Institut werden es beweisen. Signor Leonardi, Sie haben der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Wir danken Ihnen im Namen aller Kunstfreunde der Welt. Oh, Sie brauchen mir nicht zu danken. Sie haben ja bezahlt. Meine Herren, nehmen Sie das Bild in Ihre Obhut. Wir gehen. Lebt wohl, Freunde. Und denkt manchmal an den kleinen Signor Leonardi Vincenzo. Der macht jetzt eine Weltreise. Roma, Nizza, Monte Carlo. E buona fortuna, sole milionario. Carabinieri, verhaften Sie diesen sogenannten Patrioten. Durchsuchen Sie sein Zimmer. Beschlagnahmen Sie die Kiste, sämtliche Effekten und alle seine Papiere. Armer Kerl. Und vergessen Sie die Gitarre nicht. Den verhinderten Millionario vereinnahmt die Mühle der Justiz. Sie braucht diesmal nicht besonders langsam und auch nicht schrecklich fein zu malen, denn der Fall liegt bald klar. Vincenzo Leonardi heißt eigentlich Vincenzo Perugia, ist 32 Jahre alt, italienischer Staatsangehöriger und von Beruf Anstreicher. Als Gastarbeiter in Paris bei einer Firma tätig, die 1911 zeitweilig im Louvre mit Reparaturen beschäftigt war. Perugia gilt als psychisch labil. Er ist mehrfach in Frankreich vorbestraft. zuletzt 1909 wegen versuchter Beraubung einer Prostituierten. Kurz nach Perugias Verhaftung in Florenz erhält Inspektor Duval von den italienischen Behörden die Erlaubnis, ihn zu vernehmen. Was geschah am Montag, dem 21. August 1911? Da bin ich in den Louvre gegangen. Sie arbeiten doch gar nicht mehr dort. Nur die Aufseher kannten mich noch. Ich habe denen gesagt, ich wollte einen Kollegen besuchen. Sie kamen also ungehindert ins Haus. Ja. Und kurz danach wurden die Aufseher alle zusammengerufen. Irgendeine neue Anweisung sollte bekannt gegeben werden oder sowas. Und ich war plötzlich allein. Dann bin ich in den Salon Carré gegangen. Sie wussten, dass dort die Mona Lisa hing. Und das wusste jeder. Weiter. Ich habe das Bild von der Wand genommen. Mit Rahmen und Schutzkasten. Einfach so. Einfach so. Das war kinderleicht. Und dann? Bin ich damit zur Tapetentür gegangen. Auf der Personaltreppe habe ich den Rahmen und den Schutzkasten abgemacht und stehen lassen. Die Bildtafel habe ich unter meine Arbeitsbluse geschoben. Dann bin ich die Treppe runter. Wollte raus in den Hof. Aber die Tür war verschlossen. Und was haben Sie denn gemacht? Ich habe versucht, die Riegel aufzustemmen. Ging aber nicht. Plötzlich kam ein Arbeiter von oben. Kannten Sie den? Nein. Sie kannten ihn wirklich nicht? Nein, sag ich doch. Ich habe ihn gebeten, die Tür aufzuschließen. Ich müsste dringend ins Magazin. Er hat aufgemacht. Ich bin über den Hof gegangen, über den nächsten und dann raus aus dem Portal am Louvre Quai. Und wer hat denn das aufgesperrt? Das stand offen. Und da war gerade ein Wasserwagen von der Stadtreinigung durchgefahren. Zufällig? Oh, vielleicht nach Dienstplan. Weiter. Auf dem Louvre Quai habe ich mir eine alte Zeitung gesucht, zum Einwickeln. Zum Einwickeln? Mhm. Die Mona Lisa hat ein bisschen unter meiner Bluse rausgeschaut. Und wohin sind Sie dann gegangen? Nach Hause, in die Rue de l'Hôpital Saint-Louis. Sie wollen behaupten, dass Sie am hellen Tage durch Paris spaziert sind, mit der Mona Lisa unter Ihrer Bluse. Oh, so schwer war sie ja nicht. Ohne Rahmen. Perugia. Wer waren Ihre Auftraggeber? Niemand. Ich habe das allein getan. Als italienischer Patriot. So. Und dieses Notizbuch, das wir bei Ihnen gefunden haben, hier in Ihrer Handschrift, eingetragen am 28. Dezember 1910, also 5 Monate vor dem Diebstahl, folgende Namen: John D. Rockefeller, Dale Carnegie, John Pierpont Morgan, Vanderbilt und so weiter und so weiter. Was hat das zu bedeuten? Nichts. Ich notiere mir manches, was ich so lese. Wegen Allgemeinbildung. Hören Sie auf mit Ihrer Märchenstunde, Perugia. Das sind die Namen Ihrer Auftraggeber. Und dahinter steckt eine internationale Verschwörung. Aber ich sage Ihnen, lügen Sie so viel Sie wollen. Ich werde Sie trotzdem überführen. Sie und Ihre Hintermänner. Ich werde Sie alle an den Pranger stellen. Alle. Alle. Perugia wird überführt, aber niemand wird an den Pranger gestellt. Denn es gibt keine Auftraggeber, keine Hintermänner und keine weltweite Verschwörung. Der kriminalistische Traum des Inspektors Duval zerplatzt wie eine Seifenblase. Vincenzo Perugia hat allein und aus eigenem Antrieb gehandelt. Gewiss, er hat die Aktion vorbereitet. Er hat sich 9 Monate vorher bereits die Namen berühmter Kunstsammler notiert, die seiner Meinung nach als Käufer in Frage kamen. Aber dann, in den 2 Jahren, in denen er armselig und bescheiden in der Rue de l'Hôpital Saint-Louis lebte, mit der Mona Lisa unterm Bett und vergeblich darauf hoffte, die Welt würde den Diebstahl einfach vergessen, in diesen 2 Jahren hat er es nicht gewagt, an die Herren Rockefeller oder Vanderbilt zu schreiben. Schließlich suchte er sich den biederen Kunsthändler in Florenz aus, gab sich mit 500.000 Francs zufrieden und spielte ihm die Rolle des Patrioten vor. Naiv, märchenhaft und irgendwie rührend, wie alles, was der kleine, schwarzhaarige Mann mit der gelblichen Gesichtsfarbe unternahm. Sogar seine Richter haben Mitleid mit ihm. Trotz seiner Vorstrafen fällt das Urteil über Vincenzo Perugia verhältnismäßig milde aus. 2 Jahre Gefängnis. Es wird ihm angerechnet, dass er die berühmteste Frau der Kunstgeschichte vor jeder Beschädigung bewahrte. Am Schluss der Verhandlung fragt ihn der Vorsitzende, warum er eigentlich diese aussichtslose Tat begangen habe. Perugia Vincenzo lächelt wie ein unschuldiges Kind. Das ist ganz einfach erklärt. Ich war immer arm und unglücklich. Und ich wollte endlich reich und glücklich sein. Vor ihrer Heimkehr nach Frankreich wird die Mona Lisa in Florenz in einem besonderen Saal in den Uffizien ausgestellt. Die begeisterten Besucher drängen sich so dicht, dass einige Frauen in Ohnmacht fallen. Nach einem weiteren Zwischenaufenthalt in Mailand zieht die Mona Lisa am letzten Tag des Jahres 1913 wieder in den Louvre ein. Sie wird wie eine regierende Fürstin begrüßt. Weit weniger triumphal ist der Empfang für den heimkehrenden Inspektor Duval. Ein verbitterter Mann geht einsam durch die Straßen von Paris. Ein Mann, der die Verschwörung des Jahrhunderts entlarven wollte und der noch immer nicht begreifen kann, dass er es statt mit illustren Persönlichkeiten der großen Welt mit einem kleinen, schwarzhaarigen Proletarier von gelblicher Gesichtsfarbe zu tun hatte, der in seiner sanften Naivität glaubte, er könne für 500.000 Francs die Mona Lisa verkaufen und dann ein Leben lang glücklich sein. Der Gipfelpunkt der Banalität, sagt Duval zu dem ehemaligen Polizeipräfekten Beauclerc, den er eines Tages im Salon Carré des Louvre trifft. Beauclerc hat einen Trost bereit. Ärgern Sie sich nicht, Duval. Haben Sie lieber Mitleid mit dem armen Alphonse Bertillon. Ich höre, er soll todkrank sein. Die Dactyskolopie hat seine Anthropometrie besiegt. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Sie erinnern sich doch, Vincenzo Perugia wurde 1909 wegen eines Raubüberfalles auf eine Prostituierte verurteilt. Ich erinnere mich genau. Damals hat Bertillon seine Fingerabdrücke genommen. Widerwillig, weil das eigentlich nicht in sein System passte. Als man ihm dann die Fingerabdrücke vom Rahmen der Mona Lisa brachte, hat er alle seine Messkarten durchsucht und ausgerechnet die von Vincenzo Perugia konnte er nicht finden. Eine Kartei hat die schnelle Aufklärung des Falles verhindert. Keine internationale Verschwörung, sondern ein lächerliches Komplott der Zufälle. Die Mona Lisa wünscht offenbar keine Helden, nur Besiegte. 2 Jahre in einer Anstreicherkiste. Und mit diesem schäbigen Trick hat sie es geschafft, die ganze Welt in Aufregung zu bringen. Würde sie sonst so hintergründig lächeln? You smile to tempt the lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa. Mona Lisa von Helmut M. Backhaus. Die Personen und ihre Darsteller waren Duval, Inspektor der Sûreté, Hans Kaninenberg. Grelot, sein Assistent Peter Fröhlich. Brasseur vom Direktorium des Louvre, Dieter Brammer. Mauvais, Schlosser Gerd Riegauer. Beauclair, Polizeipräfekt von Paris, Hans Quest. Rossi, Kunsthändler in Florenz, Franz Rudnick. Raimondi, sein Angestellter, Jürgen Arndt. Palma vom Direktorium der Uffizien, Rolf Illich. Leonardi, Anstreicher, Horst Zachtleben. Musikakzente, Frank Duval. Ton und Technik, Heinz Sommerfeld und Regina Müller. Regie, Peter M. Preisler.